Erstes Bethlehem Ephrat ist eine kleine Stadt in Juda. Ein neuer Herrscher kommt von dort. Er führt das Volk Israel. Er ist schon sehr alt. Zweiter Gott lässt sein Volk für eine Zeit allein. Dann bekommt eine Frau ein Kind. Danach kommen die Menschen zurück nach Israel. Dritter, der Herrscher führt sein Volk mit Gottes Kraft. Die Menschen wohnen sicher. Er ist auf der ganzen Erde wichtig. Vierter, er bringt Frieden. Feinde aus Assyrien kommen in unser Land. Wir haben 7 Hirten und 8 Anführer. Fünfter, sie kämpfen gegen Assyrien und das Land Nimrod. Sie benutzen Schwerter. Der Herrscher rettet uns vor den Feinden. Sechster, die Menschen von Israel sind wie Tau von Gott. Sie sind wie Regen auf dem Gras. Sie warten nicht auf Menschen. Siebter, die Menschen von Israel sind wie ein Löwe. Ein Löwe ist stark unter Schafen. Niemand kann sie aufhalten. Achter, du wirst gegen deine Feinde gewinnen. Alle deine Feinde werden sterben. Neunter, Gott sagt, ich nehme eure Pferde weg. Ich mache eure Wagen für den Krieg kaputt. Zehnter, ich mache eure Städte kaputt. Ich zerstöre eure Mauern und Häuser. Elfter, ich nehme eure Zauberei weg. Es gibt keine Wahrsager mehr bei euch. Zwölfter, ich zerstöre eure Figuren aus Stein. Ihr betet keine Dinge mehr an. Ihr habt sie selbst gemacht. Dreizehnter, ich nehme eure falschen Götter weg. Ich mache eure Bilder kaputt. Vierzehnter, ich bin sehr zornig auf die Völker. Sie hören nicht auf mich. Ich bestrafe sie jetzt.